es tut mir überhaupt nicht weh, weil ich kein Stück mehr auf dich steh. Das macht mir überhaupt nichts aus. Hey, da steh ich längst drüber. Das geht mir voll am Arsch vorbei. Du bist mir sowas von einerlei. Und wenn du glaubst, dass mich das noch trifft, dann kennst du mich echt noch nicht. Für mich hast du dich nie so aufgestylt, so lang an deinen Nägeln rumgefeilt. Niemals flog um dich rum so ein süßer Duft. Wer ist dieser Schuft? Okay, du musst ja wissen, was du tust. Ich hab's ja immer irgendwie gewusst. Mein Herz ist lange schon auf Eis gelegt und ich bin gar nicht erregt. Es tut mir überhaupt nicht weh, weil ich kein Stück mehr auf dich steh. Das macht mir überhaupt nichts aus. Hey, da steh ich längst drüber. Das geht mir voll am Arsch vorbei. Du bist mir sowas von einerlei. Und wenn du glaubst, dass mich das noch trifft, dann kennst du mich echt noch nicht. Es tut mir überhaupt nicht weh, weil ich kein Stück mehr auf dich steh. Das macht mir überhaupt nichts aus. Hey, da steh ich längst drüber. Das geht mir voll am Arsch vorbei. Du bist mir sowas von einerlei. Und wenn du glaubst, dass mich das noch trifft,